بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Letztens sind wir stehen geblieben bei der Fetwa von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh rahimahullah ta'ala, wo er sagt: خُدُوُ النَّاسِ وَرُضُوحُهُمْ لِحُكْمِ رَبِّهِمْ خُدُوُ وَرُضُوحُ لِحُكْمِ مَنْ خَلَقَهُمْ تَعَالَى لِيَعْبُدُوهُ. Er sagt, dass sich unterwerfen und gehorchen dem Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala, also dass du das Gesetz Allahs befolgst, dass du gehorchst und dass du es lebst. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Das Gesetz deines Herrn, das ist gleichzeitig auch das Gehorchen und das Befolgen. Von welchem Gesetz? Von dem Gesetz von demjenigen, der dich erschaffen hat. Ja. Also wenn du das Gesetz Gottes befolgst, wessen Gesetz befolgst du da? Du befolgst das Gesetz von dem, der dich erschaffen hat, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, فَكَمَا لَا يَشْجُدُ الْخَلْقُ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّا وَلَا يَعْبُدُونَ الْمَخْلُوقِ فكذلك يجب أن لا يرضخوا ولا يخدعوا أو ينقادوا إلا لحكم الحكيم العليم. Deswegen, weil der Mensch niemanden Sajda macht, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und er betet niemanden an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch betet keine Geschöpfe an. Deswegen ist es seine Pflicht, dass er sich niemanden unterwirft und dass er niemanden gehorcht. Und dass er niemanden befolgt, illa li hukmil alimil hakim. Außer Gesetz von wem? Von dem Allwissenden und von dem Weisen, subhanahu wa ta'ala. Ja. Al-Hamid, al-Ra'uf, al-Rahim. Ja. Al-Hamid ist wer? Der Gepriesene oder der Lobenswürdige, tabaraka wa ta'ala. Al-Ra'uf, von Ra'fa, ja, der Freundliche, der Zarte, Ar-Rahim, der Gnädige, Dune Hukmil Machluk, Al-Walum Al-Jahul, und er darf nicht das Gesetz befolgen, von wem? Von Machluk, von dem Erschaffenen, von den Geschöpfen. Ja? Al-Walum Al-Jahul, der Ungerechte und der große Jahil, also seine Unwissenheit ist unbeschreiblich. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala, wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Insan? Ja? Wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen? Ja? Innahu kana zaluman jahula. Der Mensch ist wahrlich ein sehr ungerecht, ja? Und ein, wie sagt man das? Und sehr unwissend. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt den Menschen, dass er ungerecht ist und dass er unwissend ist, dass er zalim ist und jahil, extrem. Wie willst du dann von einem Menschen das Gesetz nehmen und akzeptieren? Und in dein Leben, wie sagt man das, in Tat umsetzen, subhanallah. Du lebst sein Gesetz. Von wem? Von einem Salum Jahul. Von einem ungerechten und großen Jahil. Von ihm befolgst du das Gesetz. Von einem Menschen. Allah ist der Gesetzgeber. Und jeder, der einen anderen Gesetzgeber akzeptiert und annimmt, er hat ihn zu seinem Gott gemacht. Und er ist sein Gott. Ja. Versteht ihr nicht? Deswegen, wenn du irgendeinen Präsidenten, der nicht mit Scharia regiert, oder irgendeinen König, oder Prinzen, oder Herrscher akzeptierst, du nimmst ihn als deinen Gesetzgeber, er ist dein Gott geworden und du betest ihn an. Und du hast mit Allah subhanahu wa ta'ala nichts zu tun. Und damit bist du auch ein Mushrik, Mushrik, weil du hast jemanden Allah gleichgestellt. Na? Subhanallah. Zum Beispiel hier an dieser Tür, vor vielleicht 15 Jahren. Vor 15 Jahren hat ein Bruder ein Kleber, ein Dings, wie sagt man das? Ein Sticker, Aufkleber hat er geklebt auf Türkisch. Ja. Die Türkisch verstehen, sollen sich das mal anschauen. Wallahi, Tawhid, du bekommst Gänsehaut. Inil hukmu illa lillah, das Gesetz, die Gesetzgebung gebührt und gehört Allah einzig und alleine. Er macht diese Gesetze. Und jeder Mensch, der die Gesetze machen möchte, sagen Haram, Halal, Erlaub, verboten, wir machen das so, wir machen das so. Ja? Ohne Koran und Sunna dabei zu befolgen, was ist mit ihm? Er will sich mit Allah gleichstellen, subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Die nächste Fatwa von Sheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala, und er sagt, Kitabullah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam alayhima bina'u ad-din ولا يستقيم البناء إلا بهما فرد إليهما شرط في الإيمان. Er sagt, Allahs Buch und die Sunna, die Praxis des Propheten alaihi salatu wassalam, auf diesen zwei Sachen baut man die Religion auf. Bina ud-Din. Auf das, auf Koran und Sunna, baut man seine Religion auf. Das ist deine Religion. وَلَا يَسْتَقِيمُ الْبِنَاءُ إِلَّا بِهِمَا. Und einen Bauten oder Religion kann man nicht aufbauen, außer mit diesen zwei Sachen, Koran und Sunna. فَرَدُّ إِلَيْهِمَا شَرْطُ فِي الْإِيمَانِ. Und dass man zurückgreift auf Koran und Sunna, das ist eine Voraussetzung für Iman. Was bedeutet Voraussetzung? Wenn du in deinem im Fundament deines Glaubens, die Grundlagen deines Glaubens sind was? Dass du immer wieder auf Koran zurückgreifst, wenn irgendwo etwas unklar ist, wenn irgendwo irgendwas problematisch ist, wenn irgendwo Probleme oder Uneinigkeiten ausbrechen, auf was greifst du zurück? Auf Koran und Sunna. Wenn du diese Eigenschaft nicht hast, dann bist du kein Muslim. Weil warum? Dieses Zurückgreifen auf Koran und Sunna ist Schartul Iman, eine Voraussetzung, damit du einen Iman hast. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Du kommst und sagst, ja, ich bin Muslim und ich bete und so, aber wenn ich mich mit jemandem streite oder irgendwas ist uneinig, wir schauen nicht auf Koran und Sunna. Wir gehen zum Magistrat, wir gehen zum Tahut, wir gehen zu, keine Ahnung, einem Dorftrottel namens, keine Ahnung, der Oberhaupt des Dorfes. Ich? Ein Häuptling. Aywa. Ohne Koran, ohne Sunna, gar nichts. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Dieser Mensch hat keinen Iman. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr euch irgendwo uneinig seid, dann greift zurück oder kehrt zurück zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu seinen Propheten. Wenn ihr an Allah glaubt und an das jüngste Gericht. فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَرُدْ إِلَيْهِمَا مَسَائِلَ النِّزَاءِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَقِيقَةً بَلْ مُؤْمِنٍ بِالطَّاغُوتِ. Sheikh Abdurrahman al-Sa'di sagt dann hier, diese Ayah deutet darauf hin, dass derjenige, der nicht in seinen Streitigkeiten oder Uneinigkeiten, wenn er nicht zu Koran und Sunna zurückgreift oder zurückkehrt, فَلَيْسَ بِمُؤْمِنْ حَقِيقَةً. So einer ist wahrlich absolut kein Mu'min. بَلْ هُوَ مُؤْمِنْ بِالْتَاغُوتِ. So einer ist ein Mu'min an den Tagut. So einer glaubt an den Tagut und nicht an Allah subhanahu wa ta'ala. Wir streiten uns jedes Mal immer das gleiche, Allahu Akbar. Leute streiten sich, wer hat dies gemacht, wer hat das gemacht, wer dies. Allahu Mustan. Schaut her, Barakallahu fikum. Wenn wir uns, zum Beispiel zwei Muslime streiten sich. Wenn der eine sagt, nein, ich will nicht, dass Koran und Sunna in unserem Fall richtet, ich nehme lieber ein anderes Gesetz oder wir fragen irgendeinen anderen Tagut. So einer ist Kafir geworden, er ist kein Muslim, Barakallahu fikum. Ja? Aber was ist mit demjenigen, wenn zwei Muslime sich streiten oder sich uneinig werden? Ja? Und der eine sagt, komm, gehen wir zum Scheich, dass er zwischen uns richtet, und der andere sagt, nein, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist eine gefährliche Sache. Weil dieses eine, ich will damit nichts zu tun haben, was bedeutet das? Jeder soll sich fragen, was bedeutet dieses, ich will damit nichts zu tun haben. Wie er sagt, wenn er nicht Scharia will, oder wenn er nicht will, dass Koran und Sunna in seinem Fall regieren oder richten, dann ist es Kufr, offensichtlich. Deswegen muss man also, wie sagt man das, bei bestimmten Sachen oder Aussagen aufpassen. Eine Frage sage ich dir. Wenn jemand sagt, zum Beispiel, das sind Kufr-Aussagen, oder besser gesagt, Kufr in Aussage. Diese Aussage ist Kufr. Aber man kann jetzt nicht, wenn man sagt, du bist Kafir. Versteht ihr mich? Wie zum Beispiel, wenn jemand kommt und sagt, Wallahi, die können mir nichts machen, ich habe österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist offensichtlicher Kufr. Kufr in Aussage. Anstatt dass du sagst, die können mir nichts machen. Allah subhanahu wa ta'ala ist mein Herrscher. Oder illa masha'Allah, außer das, was Allah möchte, kann mir passieren. Aber du sagst, ich habe österreichische Staatsbürgerschaft, die können mir nichts machen. Was ist österreichische Staatsbürgerschaft? Ist das etwas, was das Universum lenkt? Na? Ist die Staatsbürgerschaft etwas, was nicht trinken, Brüder, beim Vortrag? Na? Das ist hier kein Entertainment. Wir sind hier, um zu lernen. Österreichische Staatsbürgerschaft ist nicht etwas, was Entscheidungen trifft, was in der Zukunft passiert und passieren wird und so weiter und so weiter. Allah einzig und alleine ist der, der jemanden beschützt oder ihn im Stich lässt oder er lässt ihn töten oder er tötet ihn, der Baraka Ta'ala, oder er macht da. Er einzig und alleine trifft die Entscheidungen. Deswegen sagst du, sie können mir inshallah nichts machen. Aber dass du sagst, zum Beispiel, die können mir nichts machen, keine Ahnung, meine Frau ist die Tochter vom König. Meine Tochter ist meine Schwester, meine Frau, Allahumma stan. Meine Frau ist die Schwester oder Tochter vom König, von Fahd. Die können mir nichts machen. Diese Aussage ist Kufr. Natürlich, wir werden nicht zu jemandem sagen, du bist Kafir, weil du das gesagt hast. Aber ein Muslim sollte wirklich aufpassen, was er sagt. Und bei uns ist das Wichtigste Tauhid. Und diese Aussage hat etwas mit dem Tauhid zu tun. Oder besser gesagt mit dem Schirk. Ja? Und das ist das Gegenteil vom Tauhid. La hawla wa la quwwata illa billah. Imam Hafiz Ibn Kathir. Aywa. Was ist, wenn der eine will, dass mit Scharia jetzt gerichtet wird und der andere halt nicht? Wie soll sich der eine verhalten, der mit Scharia richten will? Er wird dann irgendwie auch in das hineingezogen, weißt du? Nein, er wird nicht in das hineingezogen. Ja. Darf ich dir das konkrete Beispiel nennen von gestern? Wegen diesem, bisher habt ihr gesagt, ich hatte diesen kleinen Unfall. Wir reden darüber, inshallah. Inshallah. Alas? Okay. Ja, dass wir inshallah nicht unsere Zeit verschwenden mit deiner Sache. Ja? Okay? Weil das ist eine Sache, die dich angeht. Barakallahu fik. Ayo, Hafiz im Kesir. Wer war er? Ja? Wer war Ibn Kathir, Barakallahu fikum? Schüler von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Er sagt, Yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmi la wa adala ila ma siwahu min al-ahkami alati wada'aha al-rijal bila mustanidin min shariati la hatta yusbihu ma ahdathuhu shar'an muqaddaman ala al-hukmi bil-kitabi wa sunna faman fa'ala dhalika fahuwa kafir yajib qitaluhu hatta يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم في قليل ولا كثير سواه. ابن كثير رحمه الله تعالى ينكر تعالى الله سبحانه وتعالى lehnt das ab. الله سبحانه وتعالى lehnt das ab und verleugnet es und haltet das für ein Munkir, für eine böse Sache. الله lehnt das ab. Von wem? على من خرج عن حكم الله. الله lehnt das ab. Was? All denjenigen, die aus dem Hukmullah, aus Allahs Gesetz rausgekommen sind. Sie wollen andere Gesetze und andere Regeln befolgen. وَعَدَلَ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَحْكَامِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ. Sie haben Allah verleugnet und wie sagt man das? Was haben wir gesagt am Anfang? Lehnt ab, barakallahu fikum. Die Tat von denjenigen, die sein Gesetz verlassen haben, und das Gesetz genommen haben, was die Menschen erfunden haben, barakallahu fikum. Bila mustanidin min shariatillah, ohne sich dabei auf die Scharia zu stützen, barakallahu fikum. Ohne dass sie ihre Meinungen, die sie erfunden haben, ja, das ist halal, das ist haram, das ist erlaubt, das ist jetzt verboten in unserem Staat, in unserem Land darf man das nicht mehr machen, Schwule dürfen heiraten, Alkohol ist erlaubt und so weiter und so weiter. Ohne dass sie dabei, während sie diese Gesetze aussprechen, ohne dass sie dabei in Koran und Sunna gucken und schauen wir, was Allah darüber sagt. Wenn Allah sagt haram, sagen wir auch. Wenn der Prophet sagt haram, sagen wir auch. Wenn der Prophet sagt, man beddala dinahu faqtuluhu, der seine Religion verlässt, Ja? Tötet ihn. Das ist das Gesetz, was. Ja? Und das ist unser Gesetz. Barakallahu fikum. Hatta yusbihu ma ahdathuhu shar'an muqaddaman ala hukmi la hukmi kitabi wa sunnah. So dass dieses Gesetz, was die Leute erfunden haben, wurde muqaddaman. Sie haben ihn Vorzug oder Vorsprung gegeben über das, was Allah im Koran und in der Sunnah offenbart hat. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala lehnt das alles ab. Diese Gesetze, was die Menschen erschaffen haben. All das lehnt Allah ab und verbietet es. Dann sagt Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, فَمَنْ فَأَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِر. Wer so etwas macht, ist ein Kafir. Ja? يَجِبُ قِتَالُ. Und es ist Pflicht, Kampf gegen ihn, Krieg gegen so einen zu führen, ist was? Wajib. Ja? حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى هُكْمِ اللَّهِ وَرَسُولِ. Bis er nicht zurück zu Allahs Gesetz und Gesetz des Propheten, wenn er zurückgreift, zurückkehrt. فَلَا يَحْكُمُ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ سِوَا. Und er wird also in Zukunft nicht in kleinen und auch nicht in großen Angelegenheiten mit nichts anderem regieren, außer mit Koran und mit Sunna. Ha? Nehmen wir an, ein islamischer Staat, der Sultan Abdul Hamid oder keine Ahnung, Sultan Selim oder Sultan, keine Ahnung. Ha? Er sagt, wir regieren mit Koran und Sunna. Absolut. Nur in einer Sache. Eine Sache werden wir nicht mit Koran und Sunna regieren, und zwar, wir verbieten die Mehe. Vier Frauen ist in unserem Land nicht mehr erlaubt. Die Muslime müssen sich bewaffnen und ihn töten. Ja? Außer er macht Tauba. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Die Muslime stehen gegen ihn auf und sind keine Khawarij. Weil Khawarij wären sie, wenn der Abdul Hamid zum Beispiel, er würde trinken oder er würde rauchen oder er würde Kokain schnupfen ja, oder wie man das auch nennt. Ja? Die Muslime wären Khawarij, wenn sie gegen ihn aufstehen würden, weil er wäre dann ein Fasik. Ein Khalifa, der Fasik ist, gegen den darf man nicht kämpfen. Aber ein Khalifa, der Kafir ist, gegen ihn muss man kämpfen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Dass mich jetzt jemand nicht versteht und sagt, ja, Abu Tema ruft dazu auf, dass wir, keine Ahnung, die französische Regierung stürzen und die deutsche und die tschechische und so weiter und so weiter. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja? Ja. Aber der Kampf in Syrien, wisst ihr, wann er sein hätte sollen? Ja. Direkt nach dem Fall des Osmanischen Reiches. Sofort hätten sich die Muslime in Syrien organisieren sollen und sagen, nein, nein, wir wollen wieder das Osmanische Reich. Uns egal, ob die Osmanen regieren oder die Mongolen oder die Araber oder irgendwer. Entweder Scharia oder wir hören nicht auf zu demonstrieren. Versteht ihr nicht, Barakallahu fikum? Ja, das ist das Problem. Die meisten Menschen wollten was? Ishtirakiye. Sie wollten Kommunismus, Sozialismus. Ja, sie wollten nicht Scharia. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie bestraft. Womit? Was ist die größte Strafe auf dieser Welt? Ja, dass du keinen Staat hast, dass du kein Land hast, dass du keine Heimat hast. Ja, dass du ein Flüchtling bist, dein ganzes Leben lang. Seit dem Tag, an dem du geboren bist, bis zu deinem Tod bist du ein Flüchtling. Warum? Weil du hast keine Heimat. Du hast kein Land. Du bist nirgends willkommen. Warum? Weil du ein Muslim bist. La hawla wa la quwwata illa billah. Du wirst willkommen sein, aber nicht als echter Muslim, sondern teilweise. Yarhamukallah. Nur teilweise. Ha? La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Schaut euch diese zum Beispiel in Belgien. In Belgien. Ha? Es gibt die verschiedensten Verbrechen und die verschiedensten, wie sagt man das, was die Leute machen. Wenn eine Frau auf die Straße mit Niqab rausgeht, muss sie Strafe zahlen. Welches Verbrechen hat sie begangen? Welches Verbrechen? Ja? Welches Verbrechen? Allah, vor kurzem lese ich einige, wie sagt man das, Serben, Schwachköpfe, la'anahumullah. Ja? Sie schreiben ihre Kommentare über das, was vor kurzem in Belgien ist. Diese Schwester, die verhaftet worden ist und muss dann Strafe zahlen, weil sie mit Niqab auf die Straße gegangen ist. Ja? Sie sagen, ja, das Gesetz muss man respektieren. Du musst das Gesetz respektieren, du Kafir. Aber ich nicht. Ja? Du. Weil das ist dein Gesetz. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja, aber das sagen sie absichtlich. Ja, das sagen sie absichtlich, nur um die Muslime damit zu provozieren. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Wenn ein Gesetz ist, was denen nicht gefällt, dann stehen sie alle gleich auf. Ja, das geht nicht so, das ist unmenschlich und das ist dies, das ist das. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ja? Und dann wundern sie sich, wenn die Muslime sagen, Allah, jetzt reicht's. La hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Holland. Zum Beispiel in Holland, ihr wisst, jeder weiß von euch, dass man Drogen in den Geschäften kaufen kann und es verchecken kann und rauchen. Was weiß ich alles, was noch. Ja? Komm mit irgendwas Islamisches. Ja? Irgendwas. Allahs. Allahu musta'an. Und mich wundert es wallahi sehr, dass viele Brüder diese Messer nicht verstehen. Ja? Er liebt sein Land so sehr. Er liebt sein Land so sehr, obwohl er in seinem Land nichts zu sagen hat. Seine Stimme, wisst ihr, wie viel seine Stimme wert ist in seinem Land? Null. Warum? Weil dort zählt nicht, was Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, und sein Prophet. Dort zählt nur, was der Kafir sagt, was der Tagut sagt. Nur das zählt. Ja? Diese, wie sagt man das? Wie sagt man das? Nizam al-Alam al-Jadid. Die neue Weltordnung. Ja? Wenn deine Religion, deine Akida mit der neuen Weltordnung zusammenpasst, ja, dann bist du akzeptiert und angenommen überall. Wenn sie aber das nicht tut, wenn du dich dieser neuen Weltordnung widersetzt, mit welcher? Mit der alten Weltordnung. Welche ist das? Die einzige, die Allah annimmt, und das ist Koran und Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Welt geordnet. Allah subhanahu wa ta'ala hat kein Fassad auf dieser Welt gemacht. Nein, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Salah, den Islah. Ja? Allah hat die Ordnung offenbart. Die Weltordnung hat Allah offenbart im Koran und in der Sunna. Ja? Das ist die einzige Weltordnung, die Allah subhanahu wa ta'ala will. Diese neue Weltordnung, ja, in der das Bekämpfen von Koran und Sunna ist, die lehnt Allah subhanahu wa ta'ala ab. Und die nennt Allah wie? Fassad. Ja? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ. Wenn man ihnen sagt, stiftet keinen Unheil und Unruhe auf dieser Welt. Sie sagen, nein, nein, wir machen nur, wie sagt man das, wir wollen nur Frieden stiften. Frieden wollen wir stiften. Frieden. Wir wollen Frieden in Afghanistan. Wir wollen Frieden in Irak. Wir wollen Frieden in Somalien. Wir wollen Frieden in Jemen. Wir wollen Frieden in Syrien. Wir wollen Frieden in Palästina. Wir wollen Frieden in Kaschmir. Wir wollen Frieden in Philippinen. Wir wollen Frieden in Indonesien. Wir wollen Frieden in Algerien. Wir wollen Frieden alles muslimische Länder. Welches Frieden? Frieden nennen sie diese Welt, neue Welt? Ja? Diese neue Weltordnung. Aber wir lehnen das ab. Und sagen, der einzige Frieden ist dann, ja? Der einzige Frieden ist, wenn ihr Koran und Sunna akzeptiert. Und wir Muslime, wir haben keinen Frieden. Unser Frieden ist im Islam. Unser Frieden ist in den Gesetzen Allahs subhanahu wa ta'ala. Ja? Wenn jemand, zu deiner Frage vorhin, wenn jemand kommt und dich zwingt und Anzeige macht und so, und die kommen und holen dich und bringen dich und du stehst dort und die sagen, ja, du hast das und das und das und das und das und das gemacht. Was kannst du schon dafür? Warum dann kannst du nichts dafür? Aber wenn du sagst, ja, ich liebe das türkische Gesetz, ich liebe die türkische Regierung, ich liebe den türkischen Gesetzgeber, dann bist du ein Kafir. Du bist ein Ungläubiger. Und du bist kein Muslim. Weil man kann nicht gleichzeitig zwei Gesetzgeber lieben. Der einzige Gesetz ist Allah. In hukmu ila lillah. Allah gehört das Gesetz. Und du liebst einen anderen Gesetzgeber. Das bedeutet, du liebst einen anderen Gott. Eine falsche Gottheit. Und wie nennt man eine falsche Gottheit im Koran? Wie nennt Allah die falsche Gottheit im Koran? Tagut. So nennt Allah falsche Gottheiten. Und deswegen nennen wir jeden Gesetzgeber dieser Welt, der nicht Koran und Sunna in Tat umsetzt, ja, und bei seiner Gesetzgebung nicht auf Koran und Sunna achtet, nur auf Koran und Sunna, sage ich, dass jemand nicht kommt und sagt, okay, wir gucken auf Koran und Sunna, aber wir gucken auch in Bibel, oder wir gucken auch in, wie sagt man das, keine Ahnung, die Verfassung zum Beispiel eines Staates, und jeder Staat hat seine eigene Verfassung, die sind nicht gleich. Jeder hat seine eigene Verfassung. Ja? Was bedeutet das? Kullu hizbin bima ladayhi farihun, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Jede Partei ist froh mit dem, was sie hat. Wallahi, türkisches Gesetz. Unsere Verfassung ist beste auf ganzer Welt. Dann der sagt, wallahi, albanische ist beste. Ja? Wir haben noch ein bisschen Wurzel von Enver Hoxha. Der andere sagt, na wallah, unser Gesetz in Afghanistan ist das Beste. Ja, pflückst eine Rose aus dem Garten, du, er erschießt dich. Wallah, es gibt solche Fälle. Ein Afghaner hat mir persönlich erzählt. Ein Afghane geht und reißt eine Rose raus. Und der andere sagt, was reißt du eine Rose aus? Er sagt, ich schön. Er sagt, ich weiß, was schön ist, das ist meine. Wieso machst du das? Er sagt, ja, geh weg. Er gibt ihn einen. Er fühlt sich erniedrigt, geht nach Hause, holt Gewehr, dumm, tötet ihn im Garten. Die Familie von dem stehen auf, alle bewaffnet. Die Familie von den anderen und Schießerei. 10 Leute sterben wegen was? Wegen einer Rose. Was? Mashallah, was für ein Gesetz. Indianergesetz, was heißt Indianer? Das ist Cowboy-Gesetz. Indianer waren auf jeden Fall besser als Cowboys. Wallah, da zweifle ich nicht an diese Sache. Allahu alam, wäre die Wahrheit an die Indianer gekommen, ja, würden sie Islam annehmen, inshallah ta'ala. Das war kein verdorbenes Volk, hat nicht diese ganzen Schmutzheiten aus Europa kennengelernt. Ja. Franzosen, Briten, Spanier, wallahi, a'udhu billah. Mir wird immer, je mehr ich diese Dings erwähne, Kulturen, desto übler wird mir, ganz besonders Frankreich. La'anahumullah. Stinkerte Schweine, a'udhu billah. Als die Muslime in ihren Ländern, ja, als sie Kanalisation hatten und Duschen und öffentliche Hamame, also öffentliche Dings, Badehäuser und Einrichtungen, haben die Franzosen was erfunden? Sie haben einen Regenschirm erfunden und Stöckelschuhe. Warum? Barakallahu fikum. Das weiß jeder, guckt sie im Internet nach. Ja? Weil sie keine Kanalisation hatten. Ja? Immer wieder jemand leert seinen Nachttopf aus dem Fenster. Du musst einen Regenschirm haben. Und diese ganzen Stöckelschuhe, alle haben sie getragen, Männer und Frauen, damit du nicht irgendwo reinsteigst in eine Trittmine. Katastrophe. Und diese ganzen guten Parfums, warum wohl? Ja? Um den ganzen Gestank zu verdecken. Lies ein bisschen nach. Und dann wollen die uns, Sarkozy will uns seine Politik und seine Kultur. Welche Kultur? Die habt keine Kultur. Ihr seid Auladu Sina, von Sarkozy bis zu dem größten französischen Penner. Alles Auladu Sina, Kinder der Unzucht. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nächste Fetwa, eine gefährliche, ja, von Sheikh Mohammed ibn Ibrahim und Abdulaziz al-Shathri und Abdulatif ibn Ibrahim und Omar bin Hassan und Abdulaziz bin Baz und Abdullah ibn Humeid und Abdullah ibn Uqayl und Abdulaziz ibn Rashid und Abdulatif ibn Muhammad und Muhammad ibn Auda und Muhammad ibn Muhayri'a. Sie sagen alle, rahimahumullahu ta'ala, inna min akbahi sayyi'at wa a'adhami al-munkarat tahakum ila ghayri shari'atillah min al-qawanin al-wad'iyya wa nuzum al-bashariyya wa adat al-aslaf wal-ajdad allati waqa'a fiha al-kathir min al-nasi al-yawm wartaduha بدلا من شريعة الله التي بعث الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم والفسوق لقد حكم الرب حكما صريحا على من حكم بغير شريعته بأنه كافر وظالم وفاسق ومتخلق بأخلاق المنافقين وأهل الجاهلية. الله أكبر ولله الحمد. على die klaren Worte dieser Ulema. الله أكبر. Dann soll jemand kommen und sagen, ja, Bruder, das kannst du nicht machen. Gelehrt. Die sagen, zu den schlimmsten Akbar, zu den hässlichsten Sünden und den schlimmsten Munkerat, böse Taten, sind der Hakum ila ghayri shariatillah. Das Richten mit einem anderen Gesetz und nicht mit Allahs Gesetz. Oder sich richten lassen vor einem anderen Gesetz und nicht mit Allahs Gesetz. Min kawanin al-wada'iyya, Gesetze, kawanin, Mehrzahl von Kanun, die Menschen erfunden haben. Wa nuzum al-bashariyya, und Systeme, die Menschen erfunden haben. Wa'adat, Eslaf oder Ejdad und irgendwelche Traditionen von Vätern und Großvätern, die nicht der Scharia entsprechen. Sehr oft, ich habe euch erwähnt, es gibt manche sozusagen Kodex oder nicht Gesetze, oder zum Beispiel, wie nennt man das, Allahumma sallam, Regelungen unter bestimmten Völkern, das haben sie von ihren Vätern und Großvätern geerbt. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Auch wenn dieses Gesetz der Scharia entspricht, ist es trotzdem Kufr für den es macht. Weil er hat es von ihnen genommen, weil das sein Vater und Großvater und Urgroßvater gesagt hat. Das ist Gesetz von meinem Urgroßvater. Er macht das nicht, dass er sagt, mein Großvater war ein großer Alim im Islam und dieses Gesetz, was er mir beigebracht hat, hat er aus Koran und Sunna und nur das befolge ich. Das wäre dann Iman. Zum Beispiel, ich habe euch ein Beispiel erwähnt, wo ein Tschetschener zu mir kommt und sagt, er hat mit einem anderen Tschetschener gestritten wegen dies, das und so und sagt, aber Wallah, ich will keine Polizei anrufen und so, weil wir machen das nicht. Du rufst Kuffar nicht gegen ihn, du bist Muslim und er ist auch Muslim, ihr habt euch gestritten, er hat dir Sunna gemacht und du willst nicht Kuffar einschalten. Was denkst du, von wo du das hast? Glaubst du von dem russischen Gesetz? Allahu Akbar, das hast du von deinen Vätern geerbt, dass sie, wenn es unter uns Streitigkeiten gab, wir lösen das auf unsere Art und Weise. Es kann sogar vielleicht zum Kampf kommen, aber wir schalten keine Kuffar ein in unsere Angelegenheit. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِن تَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَكْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمْ Wenn zwei Gruppierungen von Muslimen sich bekämpfen, aufeinander losgehen, dann versöhnt sie. Versöhnt sie ihr, ist es eure Angelegenheit. Zwei Brüder zum Beispiel in der Moschee, unsere Brüder, die beten, sie streiten sich. Wer wird das regeln? Wir! Wir werden sie dazu zwingen, dass der eine dem anderen sein Recht zurückgibt. Und die Sache ist geschlichtet und fertig, alles aus. Wenn der andere sagt, na wallah, ich gehe und mache Anzeige gegen dich und so, er ist nicht mehr unser Bruder, wir halten ihn für den Kafir. Du willst das Gesetz der Kuffar? Yalla, ma'assalam. Warum willst du es? Entweder weil du überzeugt bist, dass Allah dir dein Recht nicht zurückgeben wird, oder du hast etwas Böses getan, du bist der Übeltäter, und du hast Angst vor dem Gesetz Allahs, deswegen gehst du zu dem Gesetz der Kuffar, damit du gut dastehst, weil er kann nichts beweisen. Das will er. Verstehst du mich? Doppelter Nifak. La haula wa la quwwata illa billah. Dann sagen die Shuyukh rahimahullah ta'ala, التي وقع فيها كثير من الناس اليوم diese Menschen in Gesetze, in die viele Menschen reingefallen sind. Viele Menschen sind da reingefallen. وَرْتَدُوهَا بَدَلًا مِنَ الشَّرِيَةِ اللَّهِ Und sie sind damit zufrieden. Sie sind zufrieden mit diesem Gesetz. Außer dem Gesetz des Allah subhanahu wa ta'ala. Also sie sind zufrieden und haben es, wie sagt man das, eingetauscht und sind damit zufrieden. Sie haben dieses das Gesetz Allahs eingetauscht mit dem Gesetz der Menschen, also Kanun. التي بعث الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Sie haben dieses Gesetz eingetauscht mit den menschlichen Gesetzen. Welches Gesetz? Das Gesetz, das Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Propheten geschickt hat. Durch seinen Propheten an uns herabgesandt hat. Tabarak wa ta'ala. Dann sagen sie, وَلَا رَيْبَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَعْذَرِ نِفَاقٍ Es gibt keinen Zweifel, dass das der größte Nifak ist. Das zählt zu der größten Heuchlerei. وَمِنْ أَكْبَرِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ Und das ist einer der größten Zeichen des Kufres. Einer der größten Zeichen des Kufres, dass jemand das Gesetz Allahs verlässt und ablehnt und es mit einem anderen Gesetz eintauscht, was die Menschen erfunden haben. Und einer der größten Zeichen des Zulms, der Ungerechtigkeit und einer der größten Zeichen des Fusuk, der Sünde. Dann sagen die Schuluch, Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Urteil klar und deutlich ausgesprochen. Ala men hakeme bi shariatihi, ala men hakeme bi gayri shariatihi, Allah subhanahu wa ta'ala hat klar und deutlich sein Urteil gefällt oder sein Urteil gefallen über denjenigen, der nicht mit Scharia regiert, dass er ein Kafir ist und ein Salim und ein Fasik ha? Wa mutakhalliq bi akhlaq al-munafiqin, und er hat die äußerlichen Eigenschaften, den Akhlaq der Munafiqin wa ahl al-jahiliyyah, und der Leute der Jahiliyyah. Ha? Die Jahiliyyah, was sind Leute der Jahiliyyah? Leute des Kufrs, Leute der Tage vor dem Islam. Ha? Allahu Akbar. Nächste Fetwa von Mohammed ibn Ibrahim Ali Sheikh. Er sagt: اعتبار شيء من القوانين لحكم بها ولو في أقل القليل لا شك أنه عدم رضا بحكم الله ورسوله ونسبة حكم الله ورسوله إلى نقص وعدم الكفاية في حل النزاع وإيصال الحقوق إلى أربابها وحكم القوانين إلى الكمال وكفاية الناس في حل مشاكلهم واعتقاد هذا كفر ناقل عن الملة. annehmen, dass du akzeptierst und annimmst irgendwas von den Kawanin, von den menschlichen Gesetzen, ja, dass man mit denen richtet, in deinem oder in einem anderen Fall, ja, ولو في أقل القليل, auch in der kleinsten Sache, was ist, nennst mir die kleinste Sache, worüber sich die Menschen streiten? Es? Geld. Nein, Handel ist eine große Sache. Die kleinste Sache, zwei Leute streiten sich und sie wollen sich bei einem Hakim, bei einem Qadi richten lassen. Sie wollen, Allahs, gehen wir zum Hakim, zu einem Richter. Der soll in unserem Fall richten. Eine kleinste Kleinigkeit, worüber sich die Leute streiten. Schimpfwort? Parkplatz? Eine Wandfarbe. Soll sie grün oder weiß sein? Streitigkeiten, Brüder, streitig Schulden. Zum Beispiel Schulden. Du schuldest mir. Nein, zwei Leute, der eine schuldet den anderen 5 Euro. 5 Euro, ja. Und er sagt, wenn du mir das Geld nicht gibst, ja, du schuldest mir das Geld, wir gehen zum Hakim. Und dann sagt, geh mal zum Hakim. Ja. Wenn sie zu einem Nicht-Muslim gehen, dann sind sie alle beide aus dem Islam raus. Ja? Verstehst du, wie ich meine? Wenn der eine sagt, geh mal zum Hakim, und der andere sagt, nein, ich will nicht zum Hakim gehen, der mit dieser Idee gekommen ist, ist aus dem Islam rausgegangen. Verstehst du, wie ich meine? Fikul. Ja? 5 Euro. Wegen 5 Euro hast du eine Religion verloren. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt am Kaffee. Darf ich weiter, inshallah ta'ala? Entschuldige, dass ich unterbreche, wir erwähnen dann später, inshallah ta'ala, unsere Zeit läuft. Ja. Das bedeutet was? Ohne Zweifel sagt Mohammed Ibrahim, La shakka annahu adam urida bi hukmi Allahi wa Rasuli. Das deutet darauf hin, dass man nicht zufrieden ist mit Allahs Gesetz und mit dem Gesetz des Propheten alayhi salatu wa salam. Und das bedeutet, dass man das Gesetz Allahs und das Gesetz des Propheten salam, man, wie sagt man das? Man beschuldigt es, dass es nachgesetzt ist. Wie sagt man das nachgesetzt? Unverständlich. Fehlerhaft. Fehlerhaft kann man sagen, inshallah. Ja? Und dass es nicht genug ist, damit man die Probleme der Menschen löst. Alle diese Präsidenten, die nicht mit Scharia regieren, sie beschuldigen damit direkt Allah und seinen Propheten, dass das Gesetz was nicht ist. Dass dieses Gesetz ist fehlerhaft. Dieses Gesetz ist nicht genug, damit wir unsere Probleme jetzt lösen. Nehmen wir Ägypten an oder Algerien. In Algerien, womit regiert man dort? Mit Koran und Sunna? Nein. Das französische Gesetz ist dort. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der dort regiert mit dem französischen Gesetz, er beschuldigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sein Gesetz fehlerhaft ist. Und es ist nicht genug. Man kann die Probleme in Algerien nicht lösen mit Scharia, mit Koran und Sunna. Und er beleidigt direkt Allah subhanahu wa ta'ala. Und beschuldigt ihn Tabaraka Ta'ala, dass er seine Offenbarung nicht unverständlich, dass er sie nicht vervollständigt hat, dass seine Offenbarung nicht genug ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Aywa. Und gleichzeitig bedeutet das, dass das Gesetz, das Menschen erschaffen haben, dass das besser ist als Allahs Gesetz und dass es das Einzige ist, das, was die Probleme der Menschen lösen kann. Frag jetzt hier jemanden. Ja. Frage jetzt jemanden. Welches Gesetz glaubst du wird das Problem hier lösen? Also die Probleme, die wir haben, Wirtschaftsprobleme und andere. Ja? Ein Muslim wird sagen, Wallahi, die einzige Lösung ist Koran und Sunna. Die Reichen werden immer reicher. Durch was? Durch dieses Gesetz. Sie plündern die Armen aus. Und die Armen kommen einfach aus dem Dreck nicht raus. Sie haben sich in dieses Dreckloch, wie sagt man das? Sie sitzen fest durch die ganzen Zinsen und die ganze Ausbeutung. Nehmen wir Koran und Sunna. Dann verbieten wir das, was Allah verbietet. Und erlauben das, was Allah erlaubt. Dann werden wir sehen, alle Leute werden wirtschaftlich, Wallahi, in die Höhe schießen. Der Mann, er kann jetzt arbeiten. Du verbietest ihn zum Beispiel, du darfst zwar Alkohol nicht produzieren, weil Alkohol ist Haram. Du darfst das nicht produzieren, du darfst das nicht verkaufen, du darfst damit nicht handeln, du darfst es nicht exportieren, du darfst es nicht... Diese Sache ist definitiv verboten. Aber alle anderen Getränke darfst du produzieren. Und du brauchst dafür keine Lizenz. Du selber machst es. Und du musst auch dafür nicht links Steuern zahlen. Es gibt keine Steuern für Arbeit. Es gibt Steuern für dieses Geld, was du über ein Jahr gehabt hast. Es ist circa über 3000 Euro und du hast es nicht angerührt. Du hast, keine Ahnung, irgendwo 5000 Euro dort, irgendwo in einer Schublade. Auf diese 5000 Euro, das über ein Jahr irgendwo in der Schublade gesessen ist, du hast es überhaupt nicht gebraucht, musst du wie viel? 2,5% zahlen. Einmal im Jahr. Keine Steuern. Keine diese Jamarik, zum Beispiel Zoll und so. Nein, du gehst, keine Ahnung, gehst nach Japan, kaufst dir 300 diese Katana und die kosten dort 500 Euro, du verkaufst die hier um 2000 Euro. Du gehst nirgendwo. Aber jetzt versuch eine Katana aus Japan zu bestellen. Die werden dich am Schwerhart fertig machen. Die Katana wird 10.000 kosten. Allah Mustan, die Tijar, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Yemhakullahu riba, die Bereka, der Segen in Zinsen ist tot, kaputt, Allah hat es vernichtet. Wayurbi sadakat, aber die Sadakat, die Almosen, läuft alles, Allahu Akbar. Aber die Leute wollen sünden, die Leute wollen nicht sauber leben. Die Leute sind Schmutz, Finke, er liebt Schmutz, er will in Schmutz leben, er will, Allah Mustan. Deswegen gibt es keine Bereka. Und deswegen gehen sie immer tiefer, tiefer und tiefer. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn jemand sagt, Allahs Scharia ist nicht komplett, das geht nicht. Diese Akida ist kufrun naqilun anil millah. Wer so etwas glaubt, dass ein anderes Gesetz besser ist als Koran und Sunnah, diese Akida ist kufrun naqilun anil millah. Der Kufr, der ihn aus der Milla rausgebracht hat. Aywa, barakallahu. Fikum. Nächste Fetwa von Sheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, und er sagt: Man yada'una lin-nasi tashri'at, tukhalif at-tashri'at al-islamiyyah, litakuna minhajan yasiru nasu alayhi, fa innahum lam yada'u tilka tashri'at al-mukhalifa li-shari'ati al-islamiyyah illa wa hum ya'taqiduna annaha aslun die all diejenigen, sagt er, die andere Gesetze, wie sagt man das, erfunden haben oder gestellt haben, die das Gegenteil von dem islamischen Gesetz sind, sie zwingen die Leute und bringen die Leute dazu, dass sie diese Gesetze leben und dass sie sie befolgen müssen. Diese Leute haben dieses Gesetz nicht mit dem islamischen Gesetz eingetauscht, außer weil sie denken, dass das andere Gesetz besser ist als das islamische Gesetz. Das ist Antwort auf die, auf wen? Das ist Antwort auf die heutigen Murji, die sagen, der Präsident, er ist sich bewusst, dass das islamische Gesetz besser ist. Aber er regiert mit einem anderen Gesetz. Nein, dass er mit einem anderen Gesetz regiert und die Leute dazu zwingt, mach irgendwas nicht in, keine Ahnung, irgendwo in den muslimischen Ländern. Mach irgendwas, wozu dich die Regierung aufruft. Mach es nicht. Die werden dir sofort Polizei auf den Hals hetzen. Oder nicht? Die Gesetze in Pakistan oder die Gesetze in Türkei oder was weiß ich wo. Mach nicht. Sofort kommen die Polizei und schnappen dich. Die zwingen dich, sagen, du musst es machen. Du musst. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie in Wirklichkeit das andere Gesetz, sie halten es besser als das islamische Gesetz. Oder nicht? Barakallahu fikum, ich gebe dir ein Glas schmutziges Wasser und ein Glas sauberes Wasser. Welches wirst du nehmen? Du nimmst das schmutzige Wasser, trinkst es irgendwie und sagst, ja, aber ich halte, das saubere Wasser ist besser, aber ich werde dieses trotzdem trinken. Das saubere Wasser ist besser, aber ich nehme das. Das ist Schwachsinn, das ist unmöglich, das geht nicht. Ja? Das wird keiner von uns machen, oder? Keiner wird das machen. Deswegen diejenigen, die dieses Gesetz nehmen, ja, die dieses Gesetz nehmen, sie halten es für besser. Sie lügen nur bei jeder Aussage. Was heißt da Lügen? Keiner von denen hat das jemals gesagt, sondern die dummen Schuyuch von denen, sie versuchen sie unbedingt in die Jannah reinzuschieben. Ja, den fetten Hintern von Fahd. Unbedingt. Sie versuchen mit jeder Kraft, dass sie ihn in die Jannah reinschieben. Nein! Mensch, der will kein Muslim sein, Allahu Akbar. Seine Familie, seine Freunde, seine Brüder sind Kuffar, Amerikaner, Marines, George Bush. Das sind seine Brüder. Und du willst sie mit Gewalt in die Jannah reinstecken? Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Bei Fahd und bei geht ja noch irgendwie. Ja? Lässt sich, was heißt, er lässt sich streiten? Bei uns lässt sich nicht streiten. Ahlul Tawhid haben keinen Streit in dieser Sache. Ja, aber wenn sie kommen und sagen, ja, die regieren mit Scharia, die in jeder Angelegenheit und so, können wir diskutieren, ob sie es tun oder nicht. Aber bei den marokkanischen Präsidenten oder bei den Präsidenten in Mauritanien, der eine FBI-Zentrale in Mauritanien geöffnet hat, sie haben, wie sagt man das, das amerikanische US-Geheimdienst, sie haben eine Zentrale in Mauritanien eröffnet. Subhanallah. Und ich habe euch erzählt, der französische Außenminister lobt den Dings, die mauritanische Regierung, dass sie, wie sagt man das, dass sie kooperativ sind im Kampf gegen den Terrorismus. Subhanallah. Allahu musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah. Wenn einer von denen dich lobt, dann hast du ein Problem. Aywa, min al-ma'lumi bid-darura al-aqliya والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل من منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. Ja, wisst ihr, was er sagt? Er sagt, es ist allgemein bekannt, allgemein, zwangsweise, ja, oder der gesunde Verstand von jedem, ja, wird darauf drauf kommen, dass der Mensch, er wird einen Weg oder eine Sache nicht verlassen und ein anderes annehmen. Außer er denkt, dass der neue Weg, der neue System, den er angenommen hat, dass er besser ist als der alte. Wieso verlässt du ihn? Ja? Wieso verlässt du den alten System? Oder wieso verlässt du das alte Gesetz? Nur weil du denkst, dass das neue besser ist. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Deswegen die mit diesen Selefis. Was sind Selef? Selef und Salih. Die ersten Generationen. Ja? Unsere Vorväter, Vorfahren. Selef und Salih, die guten Vorfahren. Wer sind das? Die Sahaba. Ridwanullahi alayhi. Und die Tabi'in. Und die Tabi'in. Und die ihnen Weg folgen. Die erste Generation. Die Religion oder das Praktizieren des Islams, auf welche Art und Weise? Wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die Religion praktiziert hat und die Sahaba. Ha. Jeder, der diesen Weg verlässt und einen neuen Weg nimmt, was bedeutet das? Das bedeutet, dass er den neuen Weg viel besser hält als den alten Weg. Deswegen sagt er, das ist alt. Wir nehmen etwas Neues. Verstehen Sie mich? Das ist ein Beweis, dass jeder Präsident, der nicht mit Scharia regiert, er regiert mit der Demokratie oder mit Kommunismus oder mit Sozialismus oder mit irgendeinem, keine Ahnung, anderen Blödsinn. Er hält das besser als Scharia. Weil wenn er sagen würde, Koran und Sunna ist besser, dann würde er es machen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Er würde es machen. Aber er hält das andere Gesetz besser. Und jeder, der ein anderes Gesetz besser hält als Koran und Sunna, was ist er? Wollen wir darüber streiten, Brüder, Barakallahu fikum? Wir werden das nicht, aber ich frage nicht euch, sondern fragen wir die anderen. Ja? Wollt ihr darüber streiten? Sie werden streiten, ja? Weil sie mehr ihre Präsidenten lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr, ich habe einige Leute gesehen, ja? Er ist bereit, gegen Muawiyah zu sprechen. Muawiyah ibn Abi Sufyan, der Sahabi, zwischen ihm und zwischen Ali gab es Streitigkeiten. Ja? Es gibt Leute, er ist bereit zu sagen, Muawiyah hat Fehler gemacht. Wir sagen, Ali war in Recht. Ali war in der ganzen Sache in Recht. Und Muawiyah in Unrecht. Im Streit gegen mit Ali. Ja. Aber er sagt mehr als das. Muawiyah dies und Muawiyah das und ja, er redet gegen ihn und er hat das und das und das und das. Wenn du ihn aber fragst, was ist mit deinem Präsidenten in deinem Land? Da sagt er nichts. Wisst ihr, was das ein Zeichen von dem schlimmsten Nifaq ist? Schlimmster Nifaq. Und solche Leute sind nicht unsere Brüder. Er traut sich gegen Muawiyah zu reden, er traut sich nicht gegen den türkischen oder irgendeinen anderen Präsidenten zu reden. Was ist los? Du hast die Religion nicht verstanden. Darum geht's, mein Freund. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe solche Leute gesehen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Haben wir inshallah ta'ala noch Zeit? Aywa, die nächste Fetwa von Mohammed Ibrahim Ali Sheikh. Er sagt: Inna al-hukma bi ghayri shariyat al-Islam bayn an-nas ma'naahu al-kufr wa al-khuruj min al-Islam. Das Regieren mit einem anderen Gesetz außer dem Islam, ja, das Regieren mit einem anderen Gesetz und nicht mit der islamischen Scharia unter den Menschen, was ist die Bedeutung davon? Mohammed Ibrahim sagt, wenn man mit einem anderen Gesetz oder nicht mit der islamischen Scharia regiert unter den Menschen, ma'naahu, seine Bedeutung dieser Tat ist was? Kufrun wal khuruj min al-Islam. Das ist Kufr, Unglaube und der Austritt aus dem Islam. Fa'inna ahkam al-jahiliyya ismun amun li jami' al-ahkam al-kharija an kitabi wa sunnah. Der Name ahkam al-jahiliyya oder hukm al-jahiliyya. Hukm al-jahiliyya, das ist ein allgemeiner Begriff für alle Gesetze, die nicht Koran und Sunnah sind. Worauf will er hinaus? Auf die Ayah, wo Allah subhanahu wa ta'ala die Leute anspricht. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala spricht, offenbart dem Propheten sallam die Ayah, wo er sagt, أَفَهُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْهُ. Wollen sie das Gesetz der Jahiliyya? Ja? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ. Und wer ist der Bessere? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا. Und wer ist besserer Gesetzgeber und Richter als Allah, لِقَوْمِ يُقِنُونَ, für die, die wirklich يَقِين überzeugt sind. Überzeugt. Über was? Du bist überzeugt in wen? In Allah subhanahu wa ta'ala und in seiner Religion. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, أَفَهُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ. Wollen sie das Hukm der Jahiliyyah, das Gesetz der Jahiliyyah? Hier sagt Mohammed im Ibrahim Ali Sheikh rahimahu ta'ala, أَحْكَامُ الْجَاهِلِيَةِ اسْمٌ آمٌ لِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْخَارِجَ عَنْ كِتَابِ وَسُنَّةِ. Hukm al-Jahili, das Gesetz der Jahiliyya, sind alle Gesetze, die nicht Koran und Sunnah sind. Ayo. فَكَمَا لَا يُقِرُّ أَهَدٌ عَلَىٰ إِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يُقِرُّ عَلَىٰ حُكْمِ بِغَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Und genau so wie ein Mensch niemals bezeugen würde oder niemals akzeptieren würde, dass er jemand anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wird er niemals akzeptieren und annehmen, dass das Gesetz von jemand anderen, außer vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie geht das? Du sagst, ich bete nur Allah an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat. Wir beten nur Allah an und machen nur Allah Dua. Aber das Gesetz, nehmen wir das Französische oder das Britische oder irgendeinen anderen Mist. Mist nennt man es. Ich kenne keinen anderen Namen für diesen Hukm al-Jahili. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna min al-kufr al-akbari al-mustabin tanzilu al-qawaneen al-la'in manzilata ma nazala bihi ruhu al-amin fi al-hukmi bihi bayna al-alamin. Aywa, das reimt sich sogar. Allahu akbar. Inna min kufr al-akbari al-mustabin tanzilu al-qawaneen al-la'in منزلة ما نزل به روح الأمين في الحكم به بين العالمين. الله أكبر. والله sehr schön gesagt. Er sagt, zu dem großen Kufr, المستبين, also zu dem großen, klaren, offensichtlichen Kufr gehört. Denn Silul Kawanin allein, dass du das verfluchte Gesetz, was Kanun, das verfluchte Gesetz, was die Menschen erfunden haben, dass du ihn an die Stelle oder auf den Platz hinstellst oder hingibst, auf den Platz von dem Gesetz, das Ruhul Emin gebracht hat. Wer ist Ruhul Emin? Jibril a.s. Du nimmst das Gesetz, was Ruhul Emin von Allah gebracht hat, und stellst Kanun, das menschliche Gesetz. Fil hukmi bihi bein al-alamin, um damit unter den Alamin, unter den Geschöpfen Allahs zu richten und zu regieren. فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ التَّحَاكُمُ إِلَى غَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا الْإِمَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَصْلًا بَلْ أَحَدُهُمَا يُنَافِي الْآخَرِ. فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ التَّحَاكُمُ إِلَى غَيْرِ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا الْإِمَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَصْلًا بَلْ أَحَدُهُمَا يُنَافِي الْآخَرِ. Er sagt, rahimahullah ta'ala, فَإِنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ التَّحَاكُمُ. Wahrlich, es ist unmöglich, dass sich das Richten, dass du deine Streitigkeiten schlichtest oder löst oder richtest, mit einem anderen Gesetz außer das Gesetz des Propheten. Es ist unmöglich, dass du ein anderes Gesetz nimmst, ein anderes außer das Gesetz vom Propheten, dass es in deinem Fall schlichtet, deine Streitigkeiten mit anderen, dass du das Gesetz nimmst, und der Iman im Herzen, diese zwei Sachen können sich niemals verbinden. Du nimmst, akzeptierst das Gesetz der Kuffar, und dass du auch gleichzeitig Iman im Herzen hast, unmöglich. Die zwei Sachen kann man nicht in einem Herzen zusammen verbinden. Entweder man hat das eine oder man hat das andere. Entweder du hast Iman und hast mit den Tahakum ila Tagut und der Gesetz des, oder besser gesagt, das Richten der Tawarit, du hast damit nichts zu tun, oder du akzeptierst es und nimmst es und willst es, und dann hast du keinen Iman. La hawla wa la quwwata illa billah. Sehr, Alhamdulillah, wallahi, sehr präzise gesagt. Sehr präzise. Ja. Deswegen sagen wir immer allgemeine Fatawa oder allgemeine Urteile über bestimmte Problematiken in unserer Zeit, in der wir leben, weil wir leben ja nicht in einem islamischen Staat. Ja. Und diese sind klar und deutlich. Da kann keiner kommen und sagen, ja, aber Bruder, kann man dies, kann man das, kann man das? Nein, die Sache ist klar und deutlich. Ja. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn jemand kommt und seine Sache erklärt, so dass wir wirklich daraus verstehen können, dass er gezwungen ist. Gezwungen ist. Ja. Oder es droht ihm etwas, was die menschliche Seele nicht erträgt oder aushält. Dann gibt es natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala öffnet den Muslimen Tür. Ja, deswegen sagt ja Allah subhanahu wa ta'ala, illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman, außer derjenige, der gezwungen wurde oder der gezwungen war, aber sein Herz war fest im Iman. Ja? Das sind jetzt andere Messalien, inshallah, über die werden wir sprechen. Mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Ayo. Nächste Fatwa von Imam Al-Hafiz ibn Qayyim Al-Jawziyya. Ayo. Und er sagt, Man du'iya ila tahkimil kitabi wa sunnah, fa aba kana min al-munafikin. Derjenige, der dazu aufgerufen wird, dass er mit Koran und mit Sunnah regiert oder sich richten lässt, er aber ablehnt, kana min al-munafikin, so einer ist von den Munafikin. Fashirku. فالشرك ودعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع ودعوة له لا لغيره وطاعة والاتباع لرسوله ليس illa lehu, alayhi salatu wassalam. Ayo. Er sagt, der Schirk, was ist also in diesem Fall Schirk, dass du jemand anderen irgendeine Art von Ibadah machst, und dass du jemand anderen rufst, außer Allah subhanahu wa ta'ala, in deiner Dua, Ja. Und dass du jemand anderen anbetest außer ihn und dass du jemanden gehorchst und ihn befolgst außer Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist der größte Fassade auf dieser Welt. Das ist der größte Unheil. Du betest jemand anderen an, du rufst jemand anderen und sagst, ja Ali, ja Ustaz, ja Abdul Qadir al-Jalani, ja Abdul Baki al-Fulani, oh Hodja so und so, oh Großvater so und so, oh Mutter Teresa oder was weiß ich, wenn sie alles rufen von ihren Gottheiten. Ja? Oder, dass du jemand anderen befolgst und gehorchst in jeder Angelegenheit, außer dem Propheten, das ist der größte Fassade auf dieser Welt. Der größte Unheil, der auf dieser Welt passieren konnte. وَلَا صَلَاهَ لَهَا وَلَا لِيَهَا لِيَا إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَحْدَهُ هُوَ الْمَعْبُودِ الْمُتَعَ. Und die Menschheit hat keine Rettung. Die Menschheit hat keine Rettung. Und das sagt es jedem. Die Menschheit hat keine Rettung. Sie wird sich niemals retten. Außer, dass die Menschen nur Allah subhanahu wa ta'ala als die einzige anbetungswürdige Gottheit annehmen, dem sie gehorchen, den sie in ihren Gebeten rufen und anbeten und niemanden sonst, und dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorchen und dass sie ihn in jeder Gelegenheit befolgen. Nur das, nur in dieser Sache ist die Rettung und Heil für die Menschheit. Folgst du dem Propheten? In jeder Angelegenheit bist du gerettet. Folgst du jemand anderen und nicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bist du verloren. Und für dich gibt es keine Rettung. Die Sache ist klar und deutlich, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wir haben noch, gell? Noch eine Minute? Okay, wir lesen noch die Fetwa von Sheikh Abdulaziz bin Baz und Abdulrazak Afifi und Abdullah ibn Gudayan. Die sagen, rahimahumullah ta'ala, man yu'thiru al-hukma bil-qawanin al-wad'iyya ala al-hukmi bima anzal Allah, fahadha kafirun, wa in nataka bi-shahadatayn wa salla wa sa'am. Derjenige, der Vorsprung einem menschlichen Kafir gesetzt gibt. Man yu'thir al-hukm, yu'thir, yani yuqaddimuhu, wa yufaddiluhu. Man yu'thir al-hukm bil-qawanin al-wad'iyya ala hukmi ma anzal Allah, فهذا كافر وإن نطق بشهادتين وسلى وسام. Derjenige, der den Vorsprung einem menschlichen Kafirgesetz gibt, ja, über das Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala, ja, so einer ist Kafir, auch wenn er Shahada ausspricht und wenn er betet und wenn er fastet. Wenn er sagt, nein, das französische Gesetz ist besser als Scharia, das britische Gesetz ist besser als Scharia, das amerikanische Gesetz ist besser als Koran und Sunna. So einer ist Kafir, auch wenn er betet und fastet und Hajj macht und sagt La ilaha illallah jeden Tag 100 Mal. So einer ist. Sein La ilaha illallah ist nichts. Sein La ilaha illallah ist null. Er ist Kafir. La hawla wa la quwwata illa billah. Wie kann jemand so etwas sagen? Kann nicht, außer er hat den Verstand verloren. La hawla wa la quwwata illa billah. Wisst ihr, was das ist? Das ist Red oder Antwort auf all die, die sagen, ja, mein Präsident ist ein Muslim, aber er regiert nicht mit Scharia. Er will nicht Scharia. Er kämpft gegen Scharia. Er kämpft gegen Koran und Sunna und er ist ein Muslim. Dieser Präsident ist ein Schwein. La hawla wa la quwwata illa billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir al-mu'minin min kulli dhanb. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Wie heißt der vor ihm noch rein? Ich habe es nicht verstanden. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.